auf, solange du noch kannst. Baller, baller, baller, Mann. Wir feiern gehen am Strand. Baller, baller, baller, Mann. Lauf, solange du noch kannst. Baller, baller, baller, Mann. Wir feiern gehen am Strand. Baller, baller, baller, Mann. In den Bergs, so wie Ben Franklin, Seelam, wir sehen wie ein Shooter. Schieße scharf, wie meine Wurst, meine Barbecue. Dollars einzeln in eins, genau wie Double Bad Duck. Es wird wie die Kasse klingt, in deinen Augen wie ein Dorn. Eigentlich ist so etwas sing. Deutschrap retten ist kein. Gib mir den Beat und ich zeig dir, wie mein Brother. Sim, Sala, Bim, Bim, Sim, Sim. Bittere Pille, ich hill und bim. Mein Brother. Bau wie ne Kalasch, das auf von meinem Baller. Bin nur die Kastille, nur Copies vom Product. Aus. Rhymes, Flows, Beat, Stimmen. Sind für sie bittere Pillen. Baller, baller, baller, Mann. Baller, baller, baller, Mann. Lauf, solange du noch kannst.